Dies ist das von flackerndem Kerzenschein erhellte Zimmer mit den Lebensuhren. Zahlloser Regale, gefüllt mit kleinen Sanduhren. Eine für jeden Lebenden. Dort ist der Herr des Zimmers. Er wandert durch die Kammer und wirkt recht nachdenklich. Sein Name lautet Tod. Natürlich handelt es sich nicht um irgendeinen Tod, sondern um einen ganz besonderen Tod. Sein spezieller Wirkungskreis ist nun kein Kreis, sondern die flache, runde Scheibenwelt. Sie ruht auf den Rücken von vier riesigen Elefanten, die wiederum auf der gewaltigen Sternenschildkröte Groß Atuin stehen. Und von ihrem Rand ergießt sich ein ewiger Wasserfall in die Unendlichkeit des Alls. Wissenschaftler haben errechnet, dass die tatsächliche Existenzchance für etwas derart Absurdes ungefähr 1 zu 1 Million beträgt. Tod klickt auf knöchernen Zehen über die schwarz-weißen Fliesen und murmelt unter seiner Kapuze, während Skelettfinger über die Regale mit den Lebensuhren tasten. Schließlich nickt er zufrieden, greift vorsichtig nach einem der gläsernen Behälter und trägt ihn zur nächsten Kerze. Er hält ihn ins Licht, beobachtet aufmerksam das winzige Objekt im kristallenen Gefäß. Der Blick leerer, glühender Augenhöhlen gilt der Weltschildkröte, die durch die Tiefen des Alls wandert, ihr Panzer von Kometen und Meteoriten zerkratzt. Tod weiß, eines Tages wird selbst Groß Atuin sterben. Welche Herausforderung! Gevatter Tod von Terry Pratchett. Aus dem Englischen von Andreas Brandhorst. Hörspielbearbeitung Leonard Koppelmann und Robert Steutner. Musik Alexander Geringers, Tim Helmers und Katharina Mittermeier. Erster Teil: Tod geht angeln. Von Anfang an, da war ich da, der sanfte Sensenmann. Hab keine Angst, mach dich bereit, denn du bist auch bald dran. Weg, it makes no sense, es ist nicht zu spät. Ich hauche diese Worte, wenn ich vor dir steh. Hallo, hallo, ich bin der Tod. Ich befreie dich vom Leben deiner größten Not. Ich hol die Soul, Gevatter Tod. Ich komme morgens, mittags, abends, nach dem Abendbrot, Gevatter Tod. Was motzt du rum? Komm, lass mich jetzt in Ruhe. Wie der Topf zu deinem Deckel, der hör ich zu dir dazu. Sorry mal eben, tut mir leid, es ist ja nur ein Job. Wenn du dich beschweren willst, dann geh zu deinem Gott. Ja, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Der kann dir nicht helfen, aber ich in eine andere Dimension. Hallo, ich bin der Tod. Ich befreie dich vom Leben deiner größten Not. Ich hol die Soul, Gevatter Tod. Ich komme morgens, mittags, abends nach dem Abendbrot. Hallo, hallo, ich bin's. Ja, hallo, hab keine Angst, Baby, ich bin dein Freund. Ja, ich lass dich nicht allein. Nein, komm doch mit. Ja, ja. Oh, wir können auch einen Kaffee trinken zusammen, wenn du willst. Und dann können wir noch 2 Stunden warten, ja. Und dann hole ich dich. Doch wenden wir uns erst einmal einer Region der Scheibenwelt zu, die man als Oktarines Grasland kennt. Einer der wenigen Orte hier, die das Wachstum reannueller Pflanzen ermöglichen. Solche Pflanzen wachsen rückwärts in der Zeit. Man bringt die Saat in diesem Jahr aus und erntet in der Vergangenheit. Und da ist Mord, der jüngste Sohn von Bauer Leser. Mord war groß, hatte rotes Haar und Sommersprossen. Sein Körper schien nur teilweise der Kontrolle des Gehirns zu unterliegen und erweckte den Eindruck, einzig und allein aus Knien zu bestehen. An diesem besonderen Tag stürmte Mord über die oberen Bereiche des Hanges, winkte und rief unaufhörlich. Sein Vater und Onkel standen an der Mauer und beobachteten den Jungen verzagt. Es ist mir ein Rätsel, dass die Vögel nicht einmal fortfliegen. Ich würde mich aus dem Staub machen, wenn eine solche Gestalt auf mich zulief. Naja. Nun, wenigstens, er hat das Herz am richtigen Fleck. Was man vom Rest allerdings nicht behaupten kann. Er hält das Haus sauber und er isst nicht viel. Oh ja, das sehe ich. Hallo! Hallo! Wie ich hörte, ist auf deiner Farm eine Stelle frei, Hamish. Ich habe inzwischen einen Lehrling eingestellt. Glaube ich. Ja. Wann denn? Gestern. Ein Vertrag mit Unterschrift und Siegel. Ja, tut mir leid. Weißt du, ich habe nichts gegen deinen Sohn. Ein netter Junge. Wenn man ihn besser kennenlernt. Es ist nur ich weiß. Du weißt. Er hat zwei linke Hände. Nächste Woche findet in Schafrücken der Gewerbemarkt statt. Schick ihn als Lehrling dorthin. Sein neuer Herr nimmt ihn unter die Fittiche und sorgt dafür, dass er pariert und dass er sich anständig benimmt. Der Gewerbemarkt schien auf folgende Weise zu funktionieren. Die nach Arbeit suchenden Männer warteten auf der Mitte des Platzes und bildeten eine lange Reihe. Die meisten von ihnen hatten Zeichen an den Hüten befestigt, um dem Rest der Welt ihren Beruf mitzuteilen. Schäfer trugen Wollstreifen, Fuhrleute ein Büschel aus Pferdehaar, Innenausstatter kleine Fetzen überaus interessanter Sackleinentapeten und so weiter und so fort. Jetzt gesell dich einfach zu den anderen. Na los, dann kommt irgendjemand und bietet dir eine Lehrlingsstelle an. Wenn du einen guten Eindruck machst, wenn du den Leuten gefällst, wenn... Er war plötzlich ziemlich sicher, dass er mit seinem Sohn nach Hause zurückkehren musste. Wenn jemand an mich herantritt, was passiert dann? Ja, nun, ich nehme an, man zählt deine Zähne und so. Ja, wahrscheinlich wollen sich die Interessenten vergewissern, dass du nicht niest. Ne? Komm, komm. Und deine Füße in Ordnung sind. An deiner Stelle würde ich nicht darauf hinweisen, dass du lesen kannst. Damit könntest du eventuelle Lehrmeister beunruhigen. Und dann? Ja, und dann, ja, dann begleitest du deinen neuen Herrn und lernst ein Gewerbe. Aber Papa... Vielleicht braucht man ja gar keinen Beruf. Du hast mich ja nie gefragt, wovon ich wirklich träume. Nutz enden, so viel ist uns beiden klar. Will auch keine Zeit verschwenden, sag zu jedem Job brav ja. Doch es gibt da eine Sache, die du scheinbar nicht verstehst. Man wird doch was, indem man nicht zur Arbeit geht. Ja, auch Urlaub, unendlich lange Beine, ganz viele bunte Longdrinks führen uns ins Paradies. Ich will nichts anderes als feiern, zu Happy Hour Zeiten trinken, das Geld, was ich nicht hab, verprassen. Ja, das wär mein Paradies. Papa, ich hab viele große Ziele, davon träum ich jede Nacht. Herr Papa, und was sind deine Wünsche, wovon bist du zuletzt aufgewacht? Ja, ich lebe meine Träume, auch wenn du das nicht verstehst. Man wird doch was, indem man nicht zur Arbeit geht. Ja, auch Urlaub, unendlich lange Beine, ganz viele bunte Longdrinks führen uns ins Paradies. Ich will nichts anderes als feiern, zu Happy Hour Zeiten trinken, das Geld, das ich nicht hab, verprassen. Das wäre mein Paradies. Urlaub, unendlich lange Beine, ganz viele bunte Longdrinks führen mich ins Paradies. Oh, oh, oh, oh, feiern, ja, ja, ja, ja, trinken, oh, oh, oh, prassen, das wäre mein Paradies. Die letzten jungen Männer waren schon vor Stunden mit den erhofften Lehrverträgen in der Tasche gegangen. Zurück blieb Mord. Unser glubschäugiger Bursche mit seinem krummen Rücken und seiner laufenden Nase. Der einzige konzessionierte Bettler in Schafrücken glaubte, eine gewisse natürliche Begabung in ihm zu erkennen. Hatte sich dann aber doch anders entschieden. Tja, das war's. Erst beim letzten Schlag ist Mitternacht. Meinetwegen warten wir noch einige Sekunden lang. Ja. Das Pferd erreichte den Platz von der mittwertigen Straße her. Dampf wallte von den schweißfeuchten weißen Flanken und Funken stoben vom Kopfsteinpflaster unter den Hufen. Es bewegte sich mit der anmutigen, stolzen Eleganz eines edlen Rosses. Auf seinem Rücken saß eine hochgewachsene Gestalt. Das Haupt tief unter einer Kapuze versteckt, den Leib in einen dunklen Umhang gehüllt. Junge, wie heißt du? Mortimer. Herr, man nennt mich Mord. Welch interessanter Zufall. Mord. Der Name hat einen angemessenen Gradesklang. Die Gestalt reichte ihm jetzt eine Hand, die nur aus blanken Knochen bestand. So glatt und vergilbt wie eine alte Billardkugel. Die Kapuze fiel zurück und darunter kam ein nackter Schädel zum Vorschein. Der Blick leerer Augenhöhlen richtete sich auf den Jungen. Nun, sie waren nicht völlig leer. Sie ähnelten Fenstern, die einen Ausblick in die Weiten des Alls gestatteten. Und tief in ihnen glühten zwei kleine blaue Sterne. Es freut mich, dich kennenzulernen, Junge. Erst jetzt schien der Knochenmann Lesek zu bemerken, der ganz ruhig neben Mord stand. Wer ist dieser Mann? Mein Vater. Entschuldige bitte, Herr. Bist du der Tod? In der Tat. Du hast eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe. Mein Vater ist ein gutherziger Mann. Meistens jedenfalls. Wenn es dir nichts ausmacht, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du ihn verschonen könntest. Nein, Junge, ich bin deinetwegen gekommen. Meinetwegen? Du möchtest doch eine Anstellung, oder? Du suchst einen Lehrling? Selbstverständlich. Nun, wenn mein Vater nichts dagegen hat... Aber warum sollte ich? Besuch uns, sobald du Gelegenheit dazu findest. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ja, ja. Nun, auf Wiedersehen, Junge. Wir müssen uns beeilen. Steig auf. Mord nahm hinter dem reich verzierten, mit silbernen Beschlägen geschmückten Sattel Platz und Tod beugte sich herab, um Lesek die Hand zu schütteln. Danke. Im Grunde seines Wesens ist er ein guter Junge, obgleich er manchmal mit offenen Augen träumt. Ja, nun, ich schätze, wir waren alle immer jung. Nein, das glaube ich nicht. Mord erwachte. Eine Zeit lang blickte er an die Decke, während sein Gedächtnis auf die Rückspultaste drückte und die Ereignisse des vergangenen Tages kleinen Eiswürfeln gleich kristallisierte. Er konnte unmöglich dem Tod begegnet sein. Ein gespenstischer Traum. Weiter nichts. So völlig absurd, im Sozius-Sitz auf einem großen weißen Pferd zu reiten, das zum Himmel emportrabt und dann... Wohin galoppiert? Die Antwort kam mit der Unausweichlichkeit eines Steuerbescheids. Hierher. Das war kein Traum. Hastig schwang er die Beine über den Bettrand und schlurfte zur Tür. Die Luft war trocken. So trocken wie Gräber unter einer uralten Wüste. Er trat durch die Tür und stand in einer Art Eingangshalle mit vielen Türen. Überall hingen schwarze Vorhänge. Und auf der einen Seite bemerkte Mord eine große Standuhr. Daneben sah er einen Schirmständer. Eine Sense ruhte darin. Mord richtete seine Aufmerksamkeit auf die Türen. Sie wirkten bedeutungsvoll und die geschwungenen Rahmen zeigten kunstvolle Knochenmotive. Den Raum solltest du besser nicht betreten, Junge. Mord drehte sich um und sein Blick fiel auf ein Mädchen, das ebenso groß war wie er selbst und einige Jahre älter sein mochte. Sie hatte silbernes Haar und Augen mit einem perlmuttartigen Glanz. Wie heißt du, Junge? Mortimer. Man nennt mich Mord. Ich nenne dich Junge. Du siehst tot aus. Oh. Hat es dir die Sprache verschlagen? Ich bin nicht tot. Glaube ich wenigstens. Wer bist du? Für dich bin ich Fräulein Isabel. Vater meint, du brauchst etwas zu essen. Komm mit. Albert! Albert! Ja, was gibt's denn? Noch jemand zum Frühstück. Seltsam. Mein Vater stand die Bevölkerung der ganzen Scheibenwelt zur Auswahl. Und trotzdem entschied er sich ausgerechnet für dich. Nun, ich schätze, es hätte schlimmer kommen können. Bis später, meine Herren. Schlimmer? Pilze? Hä? Was? Möchtest du Pilze? Oh, entschuldige, nein. Vielen Dank. Wie du meinst, junger Herr. Tods Diener war unglaublich dürr. und seine Nase bildete einen dicken Zinken im Gesicht. Der alte Mann neigte den Kopf und starrte über den Rand halbmondförmiger Brillengläser. Ich könnte dir auch Haferbrei anbieten. Entschuldige bitte, kannst du mir erklären, wo ich hier bin? Ach, das weißt du nicht. Dies ist Totsheim, Junge. Er brachte dich gestern Nacht mit. Ich glaube, ich erinnere mich. Es ist nur... Ja. Naja, Eier, Schinken, Haferbrei. Das Frühstück erscheint mir irgendwie unangemessen. Mort starrte auf die Spiegeleier hinunter. Sie schwammen in einem kleinen Teich aus Fett und erwiderten seinen Blick. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich hier an den Tisch setzt und Speckstreifen mit Toast isst. Meistens verzichtet er darauf. Es geschieht nur sehr selten, dass er uns beim Essen Gesellschaft leistet. Um ganz genau zu sein, was die Versorgung mit Speis und Trank angeht, stellt unser Herr keine großen Ansprüche. Ich koche nur für mich und natürlich die junge Dame. Eure Tochter. Meine. Da irrst du dich. Tot ist ihr Vater. Sprechen wir über die gleiche Person? Groß, bevorzugt schwarze Kleidung, ein wenig dürr? Er hat Isabel adoptiert. Es ist eine ziemlich lange Geschichte, die ich dir irgendwann später erzählen werde. Er hat dich gerade in sein Büro bestellt. Ja. An deiner Stelle würde ich mich sputen. Gut. Tod wartet nicht gern. Eigentlich durchaus verständlich. Ja, ja, ja. Die Treppe hoch und dann die erste Tür auf der linken Seite. Gut, gut. Du findest sie bestimmt. Komm herein. Tod stand hinter einem Pult und betrachtete eine Karte. Vermutlich hast du nie von der Mantebucht gehört, oder? Nein, Herr. Dort liegt ein berühmtes Wrack. Ein Schiff? Wann ging es unter? Es muss erst noch untergehen. Es gibt nur ein Problem. Ich kann den verdammten Ort nicht finden. Mort trat näher und warf einen Blick auf die Karte. Willst du das Schiff versenken? Natürlich nicht. Es wird einer Mischung aus fehlerhafter Navigation, seichtem Wasser und ungünstigem Wind zum Opfer fallen. Wie schrecklich. Wie viele Seeleute ertrinken? Das hängt ganz vom Schicksal ab. Selbst ich muss mich mit seinen Entscheidungen abfinden. Herr... Es sterben dauernd Menschen, nicht wahr? Millionen. Du bist sicher sehr beschäftigt, aber... Aber? Naja, ich hätte angenommen, dass du... Nun, dass du viel mehr unterwegs bist. Dauernd durch die Straßen irgendwelcher Städte wanderst. Ja, du weißt schon, ein Bild im Almanach meiner Oma zeigte dich mit Sense und allem drum und dran und... Ich verstehe. Ich fürchte, solche Dinge sind recht schwer zu erklären. Solange man nicht über Punktinkarnation und Knotenfokussierung Bescheid weiß. Für gewöhnlich ist meine persönliche Anwesenheit nur in wenigen Fällen erforderlich. Ach übrigens, hast du eigentlich schon meine Tochter kennengelernt? Ja, Herr. Ein sehr nettes Mädchen. Aber wahrscheinlich fehlt dir Isabel bisher jemand, mit dem sie sprechen kann. Jemand, der in ihrem Alter ist. Und natürlich wird sie eines Tages alles erben. Für einen Sekundenbruchteil flackerten in den tiefen Augenhöhlen zwei kleine blaue Supernoven. Und Mort begriff, dass Tod auf diese Weise zu zwinkern versuchte, obwohl es ihm verständlicherweise an Erfahrung mangelte. Bald wurde es Zeit für einen ersten Ausflug. In leichtem Galopp ritten Mort und sein Lehrmeister durch Wolkenschluchten und über die Hänge weit aufragender Kumulusberge, bis sich schließlich die watteartigen Schleier vor ihnen teilten. Tief unten strahlte die Scheibenwelt in hellem Sonnenschein. Wohin sind wir unterwegs? In Klatschistan findet ein vielversprechender Krieg statt. Darüber hinaus sind gerade einige Seuchen ausgebrochen. Wir könnten uns auch um einen wichtigen Mordfall kümmern, wenn dir das lieber ist. Wer ist das Opfer? Ein König. Oh, Könige! Ich würde gerne einen richtigen König sehen. Meine Oma meint, sie legten ihre Krone nie ab. Trügen sie sogar auf dem Abort. Es sprechen keine technischen Gründe dagegen. Allerdings habe ich in dieser Hinsicht andere Erfahrungen gemacht. Dieser König, ist er gut oder böse? Die charakterlichen Eigenschaften meiner Kunden gehen mich nichts an. Ich vermute, er ist nicht besser oder schlechter als andere Könige. Sie näherten sich einer Stadt, die ein Schloss umschmiegte. Der Palast erhob sich auf einem Granitsockel, der wie ein geologischer Pickel anmutete. Binky trabte durch leere Luft und landete auf dem höchsten Turm des Palastes. Einen Wimpernschlag später befanden sie sich inmitten einer Partymeute. Das Erscheinen des Knochenmannes blieb weitgehend unbeachtet. Ein Kellner ging vorbei. Tod nahm sich ein Glas vom Tablett. Hier, probier eine Essiggurke. Wo ist der König? Der Typ da drüben mit dem blonden Bart. Der König war groß und untersetzt. Hat das phlegmatische, geduldige Gesicht eines Mannes, von dem man getrost ein Pferd kaufen würde. Er scheint kein schlechter König zu sein. Warum sollte jemand beabsichtigen, ihn zu ermorden? Siehst du den Burschen neben ihm? Der Kerl hat einen Schnurrbart und lächelt wie ein Krokodil. Er ist der Vetter des Königs, der Herzog von Stoelit. Kein besonders freundlicher Zeitgenosse. Trägt gern Gift in kleinen Flaschen mit sich herum. Im vergangenen Jahr stand er in der Thronfolge an fünfter Stelle. Inzwischen nimmt er den zweiten Platz ein. Macht ziemlich schnell Karriere, nicht wahr? Mit der freien Hand tastete er in eine Manteltasche und hob König Olaves Lebensglas. In der oberen Hälfte kauerten sich die letzten Körner zusammen. Pass jetzt gut auf. Vielleicht musst du später einige Fragen beantworten. Warte! Nein, es ist unfair. Kannst du ihn nicht verschonen? Unfair? Wer hat behauptet, bei meinem Job spiele Fairness eine Rolle? Meine Güte, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist sie eben abgelaufen. So, darauf kommt es an, Junge. Mord. Es ist soweit. Tod schritt auf den König zu. Mord blinzelte. Die Welt verwandelte sich plötzlich in klebrigen Sirup. Blaue und purpurne Schatten wallten heran. Die Leute wirkten auf einmal verschwommen. Trinkt, Leute! Trinkt! Ja, amüsiert euch! Euer Majestät, König Olerve! Gebt Acht, ihr seid in großer Gefahr! Ich in Gefahr! Mord beobachtete, wie Tod gelassen neben dem König stehen blieb und den Balkon beobachtete. Macht dir keine Hoffnung. Es klappt nicht. Mord sah den Schützen, die Armbrust, den Bolzen, der mit der Geschwindigkeit einer altersschwachen Schnecke heranglitt. Das tödliche Geschoss näherte sich dem König ganz langsam, aber Mord wusste, dass er nicht mehr rechtzeitig eingreifen konnte. Es ist nur natürlich, dass du es versuchst, aber du wirst keinen Erfolg. Der Bolzen traf ins Ziel. Tod schloss beide Hände um das Heft, holte mit dem Schwert aus und trieb die Klinge durch den Hals des Königs, ohne dass irgendeine Spur zurückblieb. Ein guter, sauberer Job. Monarchen sind oft ein Problem. Sie wollen unbedingt am Leben festhalten. Ganz anders der durchschnittliche Bauer. Er kann es gar nicht abwarten, ins Jenseits zu wechseln. Zum Teufel auch, wer bist du und was tust du hier? Antworte gefällig, sonst rufe ich die Wache. Ach so. Ich verstehe. Ich habe nicht damit gerechnet, dir schon jetzt zu begegnen. Euer Majestät, die meisten Leute sind überrascht, wenn sie mich sehen. Das bin ich dort unten, nicht wahr? Ich fürchte ja, Sire. Der König wirkte überraschend gesund und munter, wenn man bedachte, dass man ihn gerade umgebracht hatte. Der Rest der Welt bestand aus lauter vagen Schemen und Schatten. Das ist meine Tochter Keli. Eigentlich sollte ich sie bemitleiden. Warum empfinde ich überhaupt nichts? Gefühle bleiben zurück. Es hat etwas mit den Drüsen zu tun. Oh ja, das leuchtet ein. Sie kann uns nicht sehen, oder? Nein. Vermutlich gibt es keine Möglichkeit für mich, ihr... Keine einzige. Ja, es ist nur, ich meine, sie wird jetzt Königin und wenn ich... Tut mir leid. Die junge Dame sah auf und ihr Blick glitt durch Mord. Der Herzog trat hinter sie und legte ihr eine tröstende Hand auf die Schulter. Ein dünnes Lächeln umspielte seine Lippen. Die Prinzessin starrte Mord an und rollte mit den Augen. Er streckte den Arm aus und versuchte, die Hand des Mädchens zu berühren. Doch seine Finger stießen auf keinen Widerstand. Schade aber auch. Ich löse mich auf. Das liegt an deinem schwächer werdenden morphogenetischen Feld. So etwas lässt sich wohl nicht vermeiden, oder? Es passiert allen Toten. Versuch einfach, es zu genießen. Wie denn? Keine Ahnung. Ich bin nicht tot. Ich bin der Tod. Der König erzitterte heftig und schrumpfte, wurde immer kleiner, bis sich die Größe seines morphogenetischen Feldes auf einen winzigen, strahlenden Punkt reduzierte. Innerhalb von Sekundenbruchteilen wurde aus dem Geist ein funkelndes Staubkorn, das leise seufzte. Tod fing das glühende Etwas vorsichtig ein und verstaute es irgendwo unter seinem Umhang. Was ist mit ihm geschehen? Das weiß nur er allein. Komm. Du hast versucht, den König zu warnen. Ja, Herr. Tut mir leid. Man muss sich mit dem Schicksal abfinden und darf nicht versuchen, Einfluss darauf zu nehmen. Wer bist du schon, dass du es dir anmaßt, über Leben und Tod zu entscheiden? So etwas dürfen nur die Götter. Wer mit dem Schicksal oder auch nur der Zukunft eines einzelnen Menschen herumfuscht, beschwört den Untergang der ganzen Welt darauf. Verstehst du? Schickst du mich jetzt nach Hause? Weil du Mitgefühl gezeigt hast? Nein. Ich würde mich von dir trennen, wenn du dich gefreut hättest. Aber in unserem Beruf muss man lernen, dem Mitleid die richtige Form zu geben. Was für eine Form denn? Die einer scharfen Klinge. Tage vergingen und Mord verlor schon bald die kalendarische Übersicht. Die düstere Sonne von Tods Welt kroch in regelmäßigen Abständen über den Himmel. Doch den Abstechern ins Universum der Sterblichen schien keine bestimmte Routine zugrunde zu liegen. Tod besuchte nicht nur Könige und wichtige Schlachten. Zu seinen Kunden gehörten auch ganz gewöhnliche Leute. Dann, eines Tages, war es soweit. Tod wanderte gerade langsam durch das Zimmer mit den Lebensuhren, die den feinen Staub sterblichen Lebens enthielten. Sein starrer Blick glitt über die vielen kleinen gläsernen Behälter. Albert folgte ihm pflichtbewusst und trug das große Hauptbuch. Das Tosen der Zeit umgab sie. Es bedeutete Zukunft und Vergangenheit. Nur einen Hauch gegen. Heute sind folgende Personen dran. Mütterchen Kniesehne, Abt Lobgesang, schon wieder, und Prinzessin Kelly. Nun gut, es sind nur drei. Eine ruhige Nacht. Ich habe mir überlegt, ob ich den Jungen schicken soll. Nun, Mütterchen Kniesehne dürfte keine Probleme bereiten. Und der Abt hatte bereits Gelegenheit, einschlägige Erfahrungen zu sammeln. Die Prinzessin hingegen, schade. Sie ist erst 15. Wir sollten mit Schwierigkeiten rechnen. Ja, wirklich bedauernswert. Herr? Tod griff nach dem dritten Glas und beobachtete nachdenklich, wie sich der Fackelschein auf dem Glas widerspiegelte. Er seufzte. Ach, so jung. Wie bezeichnet man jenes Gefühl, das sich als wehmütiges Bedauern umschreiben lässt und gewissen Dingen gilt, die man leider nicht ändern kann? Trauer, Herr, glaube ich. Ich bin Trauer. Herr, wir sprachen über Mord. Mord? Damit ist ein Lehrling gemeint, Herr. Oh, ja. Nun, wir schicken ihn. Ist er wirklich fähig, allein die Pflicht zu erfüllen? Ja, ich glaube schon. Er ist scharfsinnig und lernt schnell. Außerdem können die Sterblichen wohl kaum von mir erwarten, dass ich mich dauernd um sie kümmere. Ich brauche auch mal eine Pause von dem ganzen Quark. Ein bisschen Fußball, ein bisschen Glotze, vielleicht mal Urlaub in Dänemark, mal öfter grillen im Jogginganzug und eine Pause von dem ganzen Quark. Ich bin kaputt und ausgelaugt, der Tag hat wieder nichts getaugt, ich kann die Opfer nicht mehr sehen. Mein Leben ist zu sehr schwarz-weiß, ich brauch ne Zippe und Haare, die im Winde wehen. Immer nur Stress und Kerzenschein, ich bin die meiste Zeit allein, das hält doch keiner aus. Ich spür den Sand nur hinter Glas, das macht auf Dauer keinen Spaß, ich will doch nur mal raus. Ein bisschen Fußball, ein bisschen Glotze, vielleicht mal Urlaub in Dänemark, mal Jogginganzug und ne Pause von dem ganzen Quark. Ein bisschen Fußball, ein bisschen Glotze, vielleicht mal Urlaub in Dänemark. Mal öfter grillen im Jogginganzug und ne Pause von dem ganzen Quark. Fußball, ein bisschen Glotze, vielleicht mal Urlaub in Dänemark, mal öfter grillen im Jogginganzug und eine Pause von dem ganzen Quark. Während sie alle zusammen ihr Abendessen einnahmen, erklärte Tod seinem Lehrling, dass er plante, ihn heute allein loszuschicken, um die Pflicht zu erfüllen. Ich ganz allein? Ja, ich habe großes Vertrauen zu dir. Oh, Donnerwetter! Was meinst du? Schaffst du es? Ja, Herr. Ja. Ich glaube schon. Tod griff unter seinen Umhang und holte drei Sanduhren hervor. Alles einfache Jobs. Viel Spaß. Los. Tatsächlich machten die beiden ersten Jobs keine besondere Mühe. Der Abt tauchte pünktlich sein Leben aus und folgte beinahe fröhlich zur Reinkarnation. Die Hexe hatte sich die letzten Stunden mit Himbeerwein versüßt und war viel zu beschickert, um überhaupt etwas zu bemerken. Sie wunderte sich dann zwar, dass Tod nicht persönlich vorbeigekommen war, machte aber keine Staatsaffäre daraus. Zwei Jobs? Und es ist beinahe schon Routine. Mord seufzte und griff nach der dritten Lebensuhr. Kleine Kronen zierten das silbrige Glas. Und der Sand war recht ungleichmäßig verteilt. Er drehte den kleinen, kristallenen Behälter und las den Namen Keli. Oh nein! Prinzessin Keli erwachte. Sie hatte etwas gehört. Es klang so, als verursache jemand nicht das geringste Geräusch. Vorsichtig schob sie die Hand unter weiche Seide und suchte nach dem... Wo ist dieser verdammte Dolch? Das Fenster implodierte. Blaue, purpurne Flammen loderten. Und für einen Sekundenbruchteil sah Keli vor diesem Hintergrund eine seltsame Gestalt. Sie trug einen Kapuzenumhang und saß auf einem geradezu riesigen Pferd. Es stand jemand am Bett. Jemand, der gerade ein Messer hob. Die Klinge befand sich nun genau über ihr, senkte sich Zentimeter um Zentimeter. Und das Pferd? Es stieg auf die Hinterläufe und der Reiter beugte sich vor, holte mit einer seltsamen Waffe aus. Eine sonderbar glühende Klinge durchteilte die Luft und dann... Psst, wenn du schreist, wirst du schon bald bereuen. Ich habe bereits genug Schwierigkeiten, bitte. Wer bist du? Psst, ich weiß nicht, ob ich dir das sagen darf. Du lebst noch, oder? Bist du dir nicht sicher? Nicht ganz. Vielleicht habe ich dir was Schreckliches angetan. Hast du mir nicht gerade das Leben gerettet? Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was ich gerettet habe. Gibt's hier irgendwo eine Lampe? Es ist so verdammt dunkel hier. Manchmal lässt die Zofe Streichhölzer auf dem Kaminsims liegen. Gut. Da drüben. Hier? Mehr links. Nein, nein, rechts. Was ist passiert? Ich lieg hier unter einer Rüstung. Oh. Ist es noch weit bis zum Kamin? Lass nur, ich mach schon selber. Das Pferd! Es ist Binky. Er will nur nett sein. Ah ja. Wenn du ein wenig Heu für ihn hast. Das ist der vierte Stock. Du wärst sicher überrascht, wenn du wüsstest, wie wenige Pferde sich hierher verirren. Was ist denn los? Könntest du mir bitte mal aufhelfen, ja? Erklär mir besser, warum ich nicht sofort die Wächter rufen soll. Allein dein Aufenthalt in meinem Schlafzimmer genügt, um dich zu Tode zu foltern. Was ist das? Zunächst einmal, wahrscheinlich könnten mich die Wächter überhaupt nicht sehen. Zweitens, du errätst nie, warum ich hier bin. Mhm. Und du siehst auch ganz so aus, als wolltest du es überhaupt nicht wissen. Und drittens... Na, drittens was? Du bist so schön. Lassen wir den dritten Punkt. Kehren wir stattdessen zum zweitens zurück. Eine Stunde später erreichte das Glühen der Morgendämmerung die Stadt. Mord und Keli saßen nebeneinander auf dem Bett. Und zwischen ihnen stand die Lebensuhr. Die obere Hälfte enthielt keinen Sand mehr. Ich verstehe das nicht. Bin ich nun tot oder nicht? Du solltest tot sein, ja. Ein Gebot des Schicksals oder was weiß ich. Die Theorie kann ich nur in groben Zügen. Und du hättest mich umbringen sollen? Nein, nein. Ich meine, der Mörder hätte dich töten sollen. Ich habe es dir eben zu erklären versucht. Und warum hast du ihn daran gehindert? Wolltest du sterben? Nein, natürlich nicht. Aber in diesem Zusammenhang scheinen persönliche Wünsche keine große Rolle zu spielen, oder? Ich gebe mir nur Mühe, vernünftig zu sein. Ich muss jetzt los. Lässt sich das Fenster da öffnen? Nein, für gewöhnlich benutzen Besucher die Tür. Ein Balkon säumt den Korridor, aber da wird man dich sehen. Prinzessin Kelly, haben Besuch. Ja, na und? Verzeihung. Eure Hoheit, da steht ein Pferd in eurem Schlafgemach. Ja, na und? Wenn schon? Zofe, du hast nichts gesehen. Prinzessin Kelly. Sehr wohl. Ja? Leb wohl. Auch wenn das in dieser Situation ein reichlich blöder Wunsch ist. Warte doch mal! Warte! Und gib auf den Herzog Acht. Er trachtet dir nach dem Leben. Du solltest dir auch einige gute Leibwächter zulegen. Ach, leb wohl. Sehen wir uns wieder? Die ganze Sache ist mir nach wie vor ein Rätsel und ich möchte... Ich fürchte, eine neuerliche Begegnung wäre nicht unbedingt eine gute Idee. Oh. Denk nur an meinen Beruf. Ich träume von dir. Warum ist das so schwer, wenn ich dich sehe, wär ich so gern bei dir. Ich hätte dir noch so viel zu sagen. Doch wahrscheinlich wirst du das nie verstehen. Ich träum nur von dir. Und du träumst von mir. Würd gerne mit dir gehen. Würd gerne mit dir gehen. Ich auch. Mord gab Binky schließlich Binky, die Sporen. Hey, Binky, der Hengst los. Setzte über die Brüstung hinweg und trabte in den blauen Morgenhimmel. Prinzessin Kelly? Euer Hoheit? Ja, was? Was ist? Nun, ich habe mich nur gefragt, ob auch alles in Ordnung ist. Nein, alles ist völlig verkehrt. In meinem Schlafzimmer liegt ein toter Attentäter. Ha? Könntest du bitte dafür sorgen, dass die Leiche weggeschafft wird? Sag jetzt bitte nicht Totherrin oder Attentäterherrin oder etwas in dieser Art. Schreie nützen ebenfalls recht wenig. Was soll ich denn? Ich möchte nur, dass der Leichnam verschwindet, klar? Und zwar in aller Stille. Ein Nicken genügt völlig. Ich glaube, ich habe Kopfschmerzen. Die Luft in Tods Bibliothek schien aus heißem, trockenen Staub zu bestehen. Es dauerte einige subjektive Jahre, bis Mord Prinzessin Kelis Biografie fand. Es handelte sich um ein deprimierend dünnes Buch. Hier. Die Prinzessin wurde im Alter von 15 Jahren ermordet. Ihr Tod hatte die Vereinigung von Stolat und Stohelit zur Folge, führte indirekt zum Ende der Stadtstaaten in den großen Ebenen und ermöglichte die Entstehung. Oh nein. Allein die Existenz jenes Bandes kam einer Anklage gleich. Mord hatte das Gefühl, als habe er in einem Anflug fataler Fröhlichkeit einen Schneeball geworfen, um dann zu beobachten, wie die daraus entstehende Lawine drei Wintersportorte unter sich begrub. Er hatte das Gefühl, dass die Geschichte aus den Fugen geriet. Und er hatte das Gefühl, dringend mit jemandem sprechen zu müssen. Für Prinzessin Kelly war das Leben nicht mehr, was es einmal war. Es lag daran, dass die Kausalität ein ziemlich großes Trägheitsmoment besaß. Mords Sensenhieb, der aus Zorn, Verzweiflung und aufkeimender Liebe den falschen Hals traf, hatte den Zug aus Ursache und Wirkung auf andere Schienen gelenkt. Das Universum wusste von Kelis Tod und nahm deshalb mit verständlicher Überraschung zur Kenntnis, dass sie noch immer herumlief und atmete. Albert stand an der steinernen Spüle, blickte nachdenklich auf die Friteuse und überlegte vermutlich, ob es Zeit wurde, das Öl zu wechseln. Er entschied sich schließlich, noch ein Jahr damit zu warten. Eine lange Nacht, nicht wahr? Wie ich hörte, hast du dich bis heute Morgen in der Welt der Sterblichen herumgetrieben. Möchtest du ein Ei? Ich habe auch Haferbrei für dich. Das Ei genügt. Mort hatte nie den Mut aufgebracht, Alberts Haferbrei zu probieren. Nach dem Frühstück erwartet dich unser Herr. Oh. Hat er sonst noch was gesagt? Er wies darauf hin, es sei sein erster freier Abend seit 1000 Jahren gewesen. Er summte. Schien geradezu fröhlich zu sein. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ich habe ihn noch nie zuvor in dieser Weise erlebt. Hm. Bist du schon lange hier? Vielleicht. Es fällt einem schwer, nicht mit dem Kalender durcheinander zu geraten, wenn man sich außerhalb der Zeit befindet. Hast du eigentlich noch andere Namen, Albert? Oh, ich weiß, worauf du hinaus willst, Junge. Du möchtest meinen wahren Namen in Erfahrung bringen und dann in der Bibliothek nachsehen, nicht wahr? Schnüffelst wohl gerne rum, wie? Dauernd hockst du dort in irgendeiner Ecke und liest die Leben junger Frauen. Du solltest die Bücher wenigstens ins Regal zurückstellen. Weißt du, ich habe keine Lust, jungen Spannern nachzuräumen. Außerdem, es ist nicht richtig, in den intimsten Erlebnissen verstorbener Fräuleins herumzustöbern. Wahrscheinlich wirst du irgendwann blind davon. Prinzessin Kelly beschloss unterdessen, den Zauberer Schneidgut zu besuchen. Aus purer Verzweiflung. Denn viele hielten ihn für einen nichtsnutzigen Scharlatan und eine Schande seines Berufsstandes. Hey, nicht so heftig! Du brichst mich noch in zwei! Ich verlange, den Zauberer zu sprechen. Und zwar sofort. Er ist derzeit beschäftigt. Ich verlange, den Zauberer zu... Tut mir leid, wir haben geschlossen. Ich bin Prinzessin Kelly, Thronerbin von Stolat. Ich unterhalte mich nicht mit Dingen, die zu Türen gehören. Nun, ich bin nur ein Türklopfer und kann mit allen möglichen Leuten reden. Wenn du es genau wissen willst, Meister Schneidgut hat heute seinen anstrengenden Tag und möchte nicht gestört werden. Aber wenn du das magische Wort aussprichst, wenn es von so hübschen jungen Damen stammt, entriegelt es selbst die hartnäckigsten Schlösser. Was für ein magisches Wort. Wie lautet es? Ja, hat man dich denn überhaupt nicht gelehrt, Fräulein? Ich bin gut erzogen worden. Von einigen der besten Gelehrten im ganzen Land. Och, wenn sie vergaßen, dir das magische Wort zu nennen, kann es mit ihnen nicht weit her sein. Oh, ja, behandle mich grob. So hab ich's gern. Du bist abscheulich. Oh ja, das war gut. Oh, bitte noch einmal. Oh, bitte hilf mir. Bitte. Na siehst du, irgendwann erinnert sich jeder an das magische Wort. Kelly hatte ihren Vater bei offiziellen Anlässen nach Ankh-Morpork begleitet und hochrangige Zauberer von der unsichtbaren Universität kennengelernt, dem wichtigsten magischen Lehrinstitut auf der Scheibenwelt. Einige von ihnen waren recht groß, die meisten dick und alle irgendwie alt. Ignatius Eruptus Schneidgut passte ganz und gar nicht in dieses Bild. Zunächst einmal, er war jung. Was man ihm natürlich kaum zur Last legen konnte. Wahrscheinlich mussten selbst Zauberer jung anfangen. Dann fehlte ihm auch ein Bart. Und der Saum seines recht schmutzigen Mantels bestand einzig und allein aus abgescheuerten Fransen. Und du bist also Zauberer? Ja, Klempner bin ich jedenfalls nicht. Ach, wie beruhigend. Ich möchte, dass du für mich einen Blick in die Zukunft wirfst. Ich bin auch bereit, für deine Dienste zu bezahlen. Nun, das hier sind Karok-Karten. Die geballte Weisheit der Ahnen und so weiter. Oder wie wir es hier mit dem Ching Aling des Mitfertigen. Bei der Schickerie ist es gerade besonders in. Teeblätter oder Kaffeesatz benutze ich nicht. Nehmen wir das Ching-Ding. Na schön. Wirf die gelben Stäbchen hier in die Luft. Oh, ja, ich hätte das Fenster schließen sollen. Du hast mir nicht gesagt, wie hoch und weit man die Stäbchen werfen muss. Soll ich es nochmal versuchen? Nein, nein, lieber nicht. Ich schlage vor, wir wenden uns den Karten zu. Sieh irgendeine. Es ist der Tod. Nun, Die Todeskarte ist natürlich nicht immer und unbedingt mit dem Tod an sich gleichzusetzen. Anders ausgedrückt, sie bedeutet nur dann keinen Tod, wenn dein Kunde zu aufgeregt ist und du es für besser hältst, die Wahrheit zu verschweigen, hm? Nimm eine andere Karte. Schon wieder der Tod. Hast du die andere zurückgelegt? Nein. Soll ich noch eine wählen? Warum nicht? Welch ein Zufall. Tod Nummer 3? In der Tat. Ist dies ein spezielles Kartenspiel für irgendwelche Zaubertricks? Ich muss mit euch sprechen, Meister. Ach, tatsächlich? Und worüber? Mort war etwas irritiert. Sein Lehrmeister war gerade damit beschäftigt, Trockenfliegen fürs Angeln herzustellen. Ja, es klappte nicht so reibungslos, wie ich mir das dachte. Du hattest Schwierigkeiten. Ja, nun, Schwierigkeiten ist vielleicht noch untertrieben. Deshalb brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Junge. Mord. Inzwischen dürfte dir klar sein, dass gestorbene Menschen bekommen, was sie wollen. Auf diese Weise ergeben sich weniger Probleme. Ja, ich weiß, Herr, aber das bedeutet doch auch Folgendes. Wenn verdorbene Seelen davon überzeugt sind, sie verdienen das Paradies, gehen ihre Wünsche wie selbstverständlich in Erfüllung. Und wer sein Leben lang die Hölle fürchtet, schmort am Ende im Feuer der Verdammnis. Das erscheint mir nicht gerecht. Ich habe dir geraten, dich während der Pflicht an eine wichtige Regel zu erinnern. Wie lautet sie? Also. Nun? Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur dich. Nun ja, das darfst du nie vergessen. Ja, aber ich schätze, letztendlich kommt alles ins Lot. Ich bin nie dem Schöpfer begegnet, aber wie ich hörte, ist er den Menschen durchaus freundlich gesinnt. Und jetzt, sag mir, was hältst du hiervon? Angler vertreten den Standpunkt, eine gute Trockenfliege soll dem Original so weit wie möglich ähneln. Das Ding zwischen Tods knöchernen Fingern aber stammte vom Anbeginn der Zeit. Es war eine Fliege, die im Schwefelnebel der Ursuppe hin und her tanzte. Es war eine Fliege, die auf Mammutdung herumspazierte. Es war keine Fliege, die an Fensterscheiben abprallte. Es war eine Fliege, die sich durch Mauern bohrte, ein Insekt, das selbst unter einer aus Blei bestehenden Klatsche hervorkroch, Gift spuckte und Rache schwor. Seltsame Flügel und andere sonderbare Objekte ragten aus ihrem Leib und sie besaß erstaunlich viele Zähne. Ich nenne sie Tods Ruhm. Ich fühle mich geneigt, am heutigen Abend ein bisschen Leben zu genießen. Du hast jetzt den Dreh aus und kannst dich um die Pflicht kümmern. Das war's. Ja, Herr. Indes hatte Prinzessin Kelly auch die letzte Spielkarte aus dem Karok-Stapel vor ihr umgedreht. Und wieder erschien dasselbe Symbol. Tod. Komisch. Es gibt doch nur einen Tod. Meine Güte. Ich glaube, die Sache ist ernst. Würdest du mir bitte deine Hand zeigen? Du bist tot. Habe ich dich schon darauf hingewiesen, dass die Sache ernst ist? Ich glaube, ja. Nun, ich hatte recht. Oh. Es könnte sogar fatal sein. Der Tod ist bereits fatal genug, oder? Ich meine nicht unbedingt für dich. Oh. Weißt du, irgendetwas Fundamentales scheint aus den Fugen geraten zu sein. Du bist in jeder Hinsicht tot. Und doch sitzt du putzmunter vor mir. Die Karten halten dich für tot, die Lebenslinie beklagt dein Ableben, selbst das Universum trauert um dich. Oh, was soll ich denn jetzt nur tun? Ich schätze, es bleiben dir nicht viele Möglichkeiten. Weißt du, es steht bereits alles fest. Die Geschichte hat alle Details ausgearbeitet, vom Anfang bis zum Ende. Form und Inhalt der einzelnen Tatsachen sind völlig unbedeutend, denn die Historie rollt einfach über sie hinweg. Man kann nichts ändern, weil die Änderungen längst berücksichtigt wurden. Du bist tot. Tot. Das Schicksal hat dein Leben beendet. Beendet. Versuche einfach, dich damit abzufinden. Nein, ich will mich nicht damit abfinden. Warum sollte ich? Immerhin ist es nicht meine Schuld. Tja, Ja, aber so ist das eben mit dem Schicksal. Wenn die Welt dich nicht wahrnehmen kann, dann bist du tot. Nein, nein, ich finde mich nicht damit ab. Ich werde mich nicht in eine Art Geist verwandeln. Du wirst mir helfen, Zauberer. Ich? Fräulein, ich weiß überhaupt nicht wie. Heute ist dein Glückstag, Zauberer. Oh, wie schön für mich. Du bist gerade zum königlichen Wiedererkenner ernannt worden. Aha. Und worin besteht meine Aufgabe, wenn ich fragen darf? Du wirst alle Leute daran erinnern, dass ich noch lebe. Es ist ganz einfach. Du bekommst 3 ordentliche Mahlzeiten am Tag und außerdem wird deine Wäsche gewaschen. Kopf hoch, Mann! Ja. Mords fehlerhafter Sensenhieb hatte die Historie in 2 verschiedene Realitäten zerschnitten. In der Stadt Stolat herrschte nach wie vor Prinzessin Keli, wenn auch nicht ohne gewisse Probleme. Sie nahm die Hilfe des königlichen Wiedererkenners in Anspruch, der auf die Gehaltsliste des Hofes gesetzt und beauftragt wurde, die vergesslichen Untertanen an Kelis Existenz zu erinnern. Doch in den anderen Regionen der Scheibenwelt, jenseits der Ebene, in den Spitzhornbergen am Runden Meer und bis hin zum Rand, blieb die traditionelle Wirklichkeit stabil. Dort war die Prinzessin eindeutig tot und der Herzog saß auf dem Thron. Dort lief die Welt ganz nach Plan, was auch immer das bedeuten mochte. Was alles noch weitaus interessanter machte, beide Realitäten waren real. Derzeit trennten den historischen Ereignishorizont noch etwa 20 Meilen von der Stadt. Und niemand bemerkte ihn. Das heißt, niemand außer... Siehst du das auch, Binky? Da unten. Geh mal runter. Unten wölbte sich ein kuppelartiges Etwas, das viele Meilen durchmaß und im Sternenlicht silbrig glänzte. Mord starrte auf das Stück einer völlig anderen Welt. Es erweckte den Eindruck, als sei es auf die Scheibe gepfropft worden, um irgendjemandem einen Streich zu spielen. Lass mal sehen. Was zum Henker ist das? Gespenstische Schatten huschten über die Grenzfläche hinweg, veränderten ihre Form, erzitterten und verschwanden. Mord hob einen Stein auf und warf ihn in die substanzlose Wand hinein. Funken sprühten und eigentümliche Wellenmuster entstanden. Mord nahm seinen ganzen Mut zusammen und trat durch die Barriere, lass mal sehen, die gar keine war. Es prickelte. Sehr merkwürdig. Na komm schon, Binky. Es tut gar nicht weh. Na komm, wir müssen wohl noch mal nach Sola zurück. Hätte Mord an dieser Stelle noch einmal kurz innegehalten. Die Logik hätte ihm mitteilen müssen, dass sich sein Problem irgendwann von ganz allein aus der Welt schafft, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn im Zentrum der Kuppel befand sich eine Stadt mit einem granitenen Sockel, auf dem sich die Mauern eines Schlosses erhoben. Und in dem Palast... Nun, was mag wohl geschehen, wenn das kuppelförmige Phänomen auf die Größe eines Zimmers schrumpfte? Wenn es so klein würde wie ein Mensch. Eine Prinzessin zum Beispiel? Und noch kleiner. So klein wie ein Ei. Anschließend würden die Bücher in Tods Bibliothek wieder eine richtige Geschichte schreiben? Warum? Weil sich das historische Gefüge wie ein in die Länge gezogenes Gummiband wieder zusammenzieht? Um die ursprüngliche Form anzunehmen? So ist es. Darauf hätte die Logik den Jungen hingewiesen und auch darauf, dass er alles nur noch schlimmer machte, wenn er zum zweiten Mal in den allgemeinen Entwicklungsprozess eingriff. Ja, die Logik hätte ihn vermutlich beruhigt und erleichtert aufatmen lassen. Wenn sie nicht einfach fortgeschlendert wäre, um sich die Nacht freizunehmen. Gevatter tot. Von Terry Pratchett. Aus dem Englischen von Andreas Brandhorst. Hörspielbearbeitung Leonard Koppelmann und Robert Steubner. Erster Teil: Tod geht angeln. Mit Mord Andreas Pietschmann. Tod Pierre Augustinski. Prinzessin Kelly Laura Mehr. Isabel Nina Weniger. Albert Hermann Lause. Schneidgut von Carlos Lopez. Außerdem Alexander Grill, Horst Mendroch, Noah So und Viktor Weiß. Musik Alexander Geringers, Tim Helmers und Katharina Mittermeier. Technische Realisation Brigitte Angerhausen und Mechthild Austermann. Regieassistenz Robert Steutner. Regie Leonard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln und des Südwestrundfunks 2004.